Als Kind stellt man sich vor, dass die Welt nach Regeln funktioniert. Dass man einen Beruf lernt oder studiert und dass einem dort alles Fachliche beigebracht wird, was man braucht, um in der Welt zu bestehen. Es ist klar, in welche Richtung man geht, dass man Glück und Pech haben kann und dass abgesehen davon alles ziemlich eindeutig ist. Wie beim Mensch ärgere dich nicht. Schmeißen ist Pflicht, im Haus kann man nicht überspringen. Aber in Wirklichkeit ist die Welt eher ein Schachspiel. Die Spieler bauen Fronten auf. Sie tauschen Figuren gleichen Wert miteinander. Sie warten darauf, dass der andere kurz unaufmerksam ist. Man kann Schach im Stillen spielen und trotzdem verstehen, was der andere warum tut. Man kann aber auch reden dabei und trotzdem bleibt man auf dem Feld verfeindet. Einige Züge haben eher Symbolcharakter, andere stellen einen Angriff dar. Mitte Mai 1993 war klar, dass der Bund bis Ende des Jahres deutlich weniger Steuergelder einnehmen würde als geplant. Daraufhin kursierte eine Steinbruchliste aus dem Finanzministerium. Darauf standen Kürzungen bei Arbeitslosengeld und Unterhaltsgeld sowie eine Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, mit denen 20 Milliarden Mark eingespart bzw. eingenommen werden sollten. Sowohl der CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm als auch die SPD kritisierten die Vorschläge. Von der damaligen SPD-Finanzexpertin Ingrid Matthäus-Meyer kam ein Gegenkonzept, in dem sie Einsparungen bei der Raumfahrt, den Landwirtschaftssubventionen, der Verteidigung und Nuklearforschung vorschlug.